Wissenschaft im Brennpunkt. Bluffdale. Ein kleines Städtchen im amerikanischen Bundesstaat Utah, knapp 30 Kilometer von Salt Lake City entfernt. 7000 Einwohner leben hier in einer zerklüfteten Landschaft. Steil fallen die Klippen am Jordan River ab. Die Klippen, die Bluffs, geben der Stadt ihren Namen. Einige Kilometer davon entfernt haben Bauarbeiter damit begonnen, Sicherheitszäune und Panzersperren zu errichten. Geschützt werden sollen 4 Betonbunker mit einer aufgesetzten Stahl- und Glasfassade. Die Gesamtfläche des Komplexes fast 200.000 Quadratmeter. 200.000 Quadratmeter für ein gigantisches Überwachungsprogramm. Fahndungsoffensive. Bürger im Netz der Überwachungsbehörden. Eine Sendung von Peter Welchering. Was in Bluffdale gerade gebaut wird, direkt neben Camp Williams, einer Kaserne der US-Nationalgarde, ist ein Rechenzentrum. Intelligence Community Comprehensive National Cyber Security Initiative Data Center lautet der volle Name. Schon im nächsten Jahr sollen hier Supercomputer Mails entschlüsseln und Server mehr als 1 Billion Terabytes verarbeiten. Daten, die aus der Mail-Überwachung stammen, von sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook, von Videoplattformen wie YouTube und Vimeo, aus der Überwachung der Suchmaschinenanfragen, zum Beispiel bei Google oder Bing. Dazu Verbindungsdaten aus der Telefonie. Wer hat mit wem telefoniert, wie lange, wo? Den Auftrag erteilte der Technische Geheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika, die National Security Agency, kurz NSA. 2651 Olive Street, St. Louis, Missouri, 63103, United States. Der Netzaktivist und Programmierer Jacob Applebaum kennt die Pläne der amerikanischen Regierung nur allzu gut. Hinter den Adressen, die er verliest, verbergen sich Überwachungszentralen der NSA. Sie liefern schon heute Daten, unter anderem für das Ausspähprogramm PRISM. Für den Datenverkehr in Deutschland zuständig ist zum Beispiel eine Einheit in Stuttgart, mitten auf dem Kasernengelände der Patch Barracks im Stadtteil Vaihingen. Von den Adressen aus wird zugeliefert, im Augenblick noch nach Fort Meade in die Zentrale der NSA. So that giant data center that we see, it's for all of you. Dieses gigantische Rechenzentrum, das überwacht euch alle in Europa und es überwacht auch mich, ungeachtet der Tatsache, dass ich Amerikaner bin. Die NSA überwacht hier. Es geht um ihren Wert als Person, darum, dass sie Rechte haben, dass ihre Privatsphäre wichtig ist, dass es um ihre Menschenwürde geht. Das ist sehr deprimierend und es tut mir sehr leid. That to me is very depressing and I feel like it actually gives the rest of humanity that lives in America a very bad name and so I'm very sorry. Wie Anfang der Woche bekannt wurde, läuft beim britischen Geheimdienst GCHQ ein ähnliches Programm namens Tempora. Details liefert auch hier der ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden. Die Geheimdienste zapfen Glasfaserkabel an und greifen großflächig den Datenverkehr von Internetknotenrechnern ab. Software hilft zu sammeln, was auf Facebook, Twitter und auf den Servern der Telefongesellschaften an Verbindungsdaten zu finden ist. Auf Grundlage dieser Daten entscheiden dann Geheimdienstagenten, wen sie ins Visier nehmen. Doch schon im Jahr 2014, wenn das supermoderne Rechenzentrum in Bluffdale fertig ist, wird für die Überwachung die nächste Ära beginnen. Entscheidungen werden nicht mehr von Menschen getroffen, sondern von Software, vollautomatisch. Auf der Grundlage von weit mehr, weit intelligenter vernetzten Daten als heute. We'll have quite a problem, quite a series of problems in fact. Geheimdienste arbeiten mit einer Methode, die für die Marktforschung schon seit 30 Jahren eingesetzt wird. Es geht um die Suche nach Mustern in einer unübersichtlichen Masse von Daten, erklärt Günther Müller, Informatikprofessor an der Universität Freiburg. Wenn ich rauskriege, dass jemand, der grüne Socken trägt, gerne ein Schnitzel isst, dann ist das eine Ableitung, die zwischen den grünen Socken und dem Schnitzelessen keinerlei kausale Beziehung hat. Aber es ist eben mehr als nur eine reine Schätzung und die Wahrscheinlichkeit, dass der tatsächlich ein Schnitzel isst, ist vielleicht besser. Das bezeichnet man als Inferenz. Es ist nicht die Wahrheit, Es ist eine Wahrscheinlichkeit, die über dem reinen Wettervorhersagen durch Schätzen liegt, sondern es ist eine statistische Form, die kann falsch sein im Einzelfall, aber in der großen Zahl ist sie besser als reine Schätzen. Nun geht es bei den statistischen Ableitungen der National Security Agency nicht um Schnitzel und grüne Socken. Die Sicherheitsexperten arbeiten mit anderen statistischen Formeln. Wer mit einer bestimmten Zahl von Menschen in bestimmten Abständen eine definierte Zeit telefoniert, der könnte terroristische Angriffe planen. Wer bestimmte Suchanfragen in Kombination mit einer bestimmten Art Post zu bestimmten Zeiten auf Facebook oder Google Plus absetzt, könnte gefährlich werden. In einer ersten Stufe wertet die forensische Software aus, wie sich jemand verhält. Entspricht sein Kommunikationsverhalten dann einem verdächtigen Muster, dann werden seine Mails, seine Facebook-Postings, seine Tweets oder Telefongespräche auch inhaltlich überwacht und ausgewertet. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Peter Schaar. Gerade die Zusammenführung der Daten, die in immer größerem Umfang vorhanden sind, ist ja genau die Philosophie, die von staatlichen Stellen verfolgt wird. Da werden Informationen, die auf den ersten Blick gar nicht als zusammenhängend erkannt werden, nebeneinander gelegt und dann werden Verbindungen hergestellt. Die inhaltliche Überwachung musste in den Vereinigten Staaten bisher von einem Sondergericht angeordnet werden. Letztlich haben Menschen über Überwachungsmaßnahmen entschieden. Doch seit den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir, die technischen Überwachungssysteme verselbstständigen sich. Da geht etwas Hand in Hand. Die Wirtschaft, jedenfalls viele Unternehmen, die sich auf den Online-Bereich konzentrieren, sind daran interessiert, sehr viel über das Kundenverhalten zu erfahren, und zwar selbst über das Verhalten von Personen, die gar nicht bisher offiziell als Kunden in Erscheinung getreten sind. Staatliche Stellen sind häufig daran interessiert, Informationen eben nicht selbst durch Abhörmaßnahmen zu erlangen. Darum geht es letztlich auch in vielen Fällen gar nicht, sondern es geht darum, Ansätze für bestimmte Ermittlungen zum Beispiel zu gewinnen. Und da ist es natürlich ganz hilfreich, wenn nicht öffentliche Stellen, also Unternehmen, über solche Informationen verfügen. Auch deutsche Geheimdienste sind an dieser Methode ausgesprochen interessiert, waren ihre Erfolge in den letzten Jahren doch eher bescheiden. 2010 zum Beispiel waren nur 213 der 37 Millionen analysierten Telefonate und Mails nachrichtendienstlich relevant. Noch schlechter das Ergebnis im Jahr 2012. Der Bundesnachrichtendienst hat 2,9 Millionen Mails überwacht, von denen nur 290 weiterführten. Zumindest die deutschen Geheimdienste können also von Banken, Handelshäusern, Versicherungen oder Kreditauskunfteien viel lernen. Denn die werten das Verhalten der Surfer im World Wide Web schon seit Jahren extensiv aus und haben dafür sogar eine eigene, hocheffiziente Analysemethode entwickelt. Theo Ruland, Datenanalyse-Experte aus Düsseldorf. Beim Internet spricht man von Clickstream-Analyse. Aufgrund der Daten, die gescannt werden und die Daten, die erfasst werden, kann man darauf schließen, welche Seiten aufgerufen worden sind und daraus auch Kundenprofile erstellen und im Prinzip genau abgestellt auf den Kunden bestimmte Angebote zur Verfügung stellen. Ein höchst spannendes Thema, muss man schon sagen, derzeit. Die Datensammlungen sind die Grundlage für Kundenprofile und für Ermittlungsansätze staatlicher Behörden. Und ihre Auswertung wird durch neue Technik immer effizienter. Doch die Datenquellen reichen weder den Geheimdienstanalytikern noch den Marketingfachleuten in der Industrie. Sie wollen mehr, nämlich eine lückenlose Vernetzung aller Informationsquellen. Das Interessante ist ja eigentlich nicht die einzelne Information über einen bestimmten Bereich. Denken Sie daran, ich bestelle bei einem Buchshop ein bestimmtes Buch und dieser Buchshop registriert das und schickt mir dann vergleichbare Werbung zu. Das ist sozusagen das Einfache. Das Interessante ist ja dann, wenn ich dann das vergleiche mit dem, was im Facebook-Profil drin steht, wenn ich das vergleiche mit Twitter-Meldungen, wo vielleicht auch der Ort angegeben ist, dann gehen Sie mal zu einer Versicherung, wenn Sie sich ein Buch über die Krebsvorsorge oder die Krebsbehandlung gekauft haben und Sie haben bestimmte Symptome in einem Chat-Forum Forum veröffentlicht und sie haben möglicherweise auch einen längeren Aufenthalt in einem Erholungsgebiet gehabt, dann werden die verschiedenen Mosaiksteine zusammengesetzt und glauben Sie mir, das geschieht auch. Eine lückenlose Überwachung braucht neue Quellen, zum Beispiel den intelligenten Stromzähler. Damit die Energiewende gelingen kann, gilt ein flächendeckender Einsatz dieser Smart Meter als unumgänglich. Strom kann man nur bedingt speichern. Deshalb soll in den Haushalten dann die Gefriertruhe heruntergekühlt und das Elektroauto aufgeladen werden, wenn Sonne und Wind gerade viel Energie liefern. Und die hauseigene Solaranlage soll dann Strom ins Netz einspeisen, wenn die Nachfrage groß ist. Das alles regelt der neue Zähler, indem er aktuelle Verbrauchsdaten vom Haushalt an den Energieversorger liefert und aktuelle Tarifdaten vom Energieversorger empfängt. Der Sicherheitsspezialist Armin Lunkheit von der Berliner Open Limit GmbH. Es gibt häufig diesen Ansatz, dass das Smart Meter direkt mit dem Energieversorger kommunizieren soll oder mit dem Netz kommunizieren soll. Das ist falsch. Welches Gerät ich angeschaltet habe, ist theoretisch jedenfalls in Zukunft direkt aus dem Stromzähler, aus dem Stromverbrauch abzulesen. Solche Geräte werden zunehmend auch mit identifizierenden Chips ausgestattet, sodass sehr genau nachvollzogen werden kann, wann der Kühlschrank sich anschaltet, wann ich die Waschmaschine benutze, ob wir verreist sind oder uns in der Wohnung aufhalten, ob wir alleine in dieser Wohnung leben oder ob da mehrere Menschen leben. Das intelligente Haus hält da zukünftig viele Möglichkeiten bereit, an denen Geheimdienste und Industrieunternehmen gleichermaßen interessiert sind. Beide wollen Informationen. Beide haben ein ähnliches Geschäftsmodell. Aus dem privaten Verhalten des Menschen seine künftigen Entscheidungen berechnen. Das geht auch im Wohnzimmer ausgezeichnet. Ums Verrecken nicht, Blu-ray gehört Sony. Rolling, rolling, rolling. Smart TVs zum Beispiel sollen vor allem eins bieten: mehr Unterhaltung, mehr Möglichkeiten, mehr Vernetzung. Eine sogenannte Smart TV-Allianz großer Hersteller will dafür sorgen, dass überall die gleichen Standards gelten. Damit alle Programme, Spiele und Videos oder andere Beiträge aus Mediatheken gleich gut auf den verschiedenen Geräten laufen. Aber diese Standards regeln auch die Schnittstellen, über die das Leben der anderen vor der Glasscheibe erfasst, aufgezeichnet und berechnet werden kann. Der smarte Fernseher kann leicht zum Spionagewerkzeug werden. Marco Preuß, Deutschland-Geschäftsführer beim Antivirenhersteller Kaspersky. Erlebe das Beste von Smart TV ist dort meistens aufgestellt, wo eigentlich das wirklich private Leben stattfindet, nämlich im Wohnzimmer. Und manche Hersteller haben mittlerweile auch Kameras eingebaut oder planen Kameras einzubauen, wo dann eben auch zum Beispiel über Gesichtsidentifizierung Profile angelegt werden können. Wenn solche Daten natürlich abhanden kommen oder an irgendwelchen dubiosen Kreisen verschwinden, könnte es natürlich auch ein Einbruch in die Privatsphäre eben sein. Und gerade Privatsphäre ist ja aktuell ein durchaus wichtiges Thema. Privatsphäre und die Sicherheit der smarten Fernseher sind ein Thema, mit dem sich die Gerätehersteller ungern auseinandersetzen. Die Fernsehsender übrigens auch nicht. Denn über den Smart-TV-Standard namens HBB-TV, der den digitalen Fernsehempfang mit dem Internet zusammenbringt, können die Sendeanstalten ihre Zuschauer schon heute regelrecht ausspionieren. Marco Ghiglieri und Florian Oswald von der Technischen Universität Darmstadt haben genauer erforscht, was der smarte Fernseher schon heute macht. Marco Ghiglieri. Er verschickt einfach ganz normal Daten ins Internet über Datenpäckchen. Wir trennen das immer in Anfragen, die der Fernseher macht und Antworten, die er bekommt von der Sendeanstalt. Und wir haben im Allgemeinen nur die Anfragen vom Fernseher an die Sendeanstalt untersucht und haben gesehen, der Fernseher beginnt, sobald er dieses Signal im normalen Fernsehsignal, im herkömmlichen Signal bekommt, direkt mit der Sendeanstalt zu sprechen. Die Voraussetzung ist hier, dass wir ein Kabel hinten mit Internet drin haben oder eine WLAN-Verbindung aktiv haben und dann beginnt er. Der Fernseher sendet dann Informationen über die laufende Sendung, ohne dass der Zuschauer weiß, dass sein Sehverhalten protokolliert wird. Schaltet er den smarten Fernseher aus, hat er allerdings auch den Spion im Wohnzimmer ausgeknipst. Das ist bei der Spielkonsole Xbox von Microsoft anders. Die ist auch im Ruhezustand nie wirklich ausgeschaltet. Mikrofon und Kamera sind ständig einsatzbereit. Und was sie aufnehmen, kann über den Internetanschluss an beliebige Server irgendwo auf dieser Welt geschickt werden. Demnächst vielleicht auch nach Bluffdale, Utah, wo ab 2014 die Überwachungsserver der National Security Agency ihren Dienst aufnehmen. Datenschützer Schar. Die Xbox wird ja gerade damit beworben von Microsoft, dass hier sehr genau registriert wird, was der Nutzer macht und wie er sich fühlt sogar. Das heißt, da wird aufgrund der Aufnahmen und des Verhaltens, das durch die Sensorik und Mikrofone eingefangen wird, auf den Gemütszustand des Betroffenen geschlossen. Das ist schon eine neue Qualität. Und da geht es eben nicht in erster Linie darum, dass irgendjemand heimlich dann ins Wohnzimmer reinspioniert. Das ist teilweise in der Öffentlichkeit, glaube ich, überbetont worden. Sondern es geht darum, dass im normalen Gebrauch der Xbox eine so riesige Vielzahl von Daten anfällt und bisher jedenfalls weder genau klar ist, welche Daten da erhoben werden. Es ist nicht klar, wo sie gespeichert werden. Es gibt keine klaren Aussagen dafür, wie lange sie gespeichert werden und wofür sie genutzt werden. Wer sich bewegt, hinterlässt Spuren. Solche Spuren liegen auch auf den Knotenrechnern des Internets, kaum geschützt, teilweise sogar offen. Geheimdienste müssen nur die IP-Adresse des Knotenrechners kennen, um auf die dort gespeicherten Datenpäckchen zugreifen zu können. Mitunter sind die Daten verschlüsselt. Doch jede Verschlüsselung ist prinzipiell zu knacken. Es ist nur eine Frage des Aufwandes. Der Anwender glaubt, dass seine Daten zumindest bei Banken, Telefon- und Kabelgesellschaften sicher sind. Doch die erlauben Dritten den Zugriff und leiten die Daten einfach auf Kontrollserver aus. Gelegentlich müssen die Agenten Kabel auch direkt anzapfen. Dafür haben zum Beispiel die Amerikaner ein eigenes Spionage-U-Boot. Oder sie nutzen die standardisierten Überwachungsschnittstellen an den Kabelübergabepunkten. So geschehen zum Beispiel im südenglischen Bute. Das geschieht nicht immer mit dem Wissen der Telekommunikationskonzerne. Sicherheitsbehörden erheben Anspruch auf umfassende Daten, damit sie das Verhalten von Menschen berechnen können, bevor diese kriminell werden. Alles dient der Sicherheit, argumentieren Vertreter von Polizei und Geheimdiensten. Ein Mitdreißiger, rotblonde Haare, kräftig, geht langsam den Bahnsteig entlang, nimmt seinen Rucksack von der Schulter in die Hand, stellt ihn kurz ab, tritt zwei Schritte zurück, um ein Plakat zu betrachten. Zwei Überwachungskameras zoomen sein Gesicht heran, eine Identifizierungssoftware wertet die Nahaufnahmen aus. Nach 3 Sekunden ist klar, um wen es sich handelt auf dem Bahnsteig. Nachname, Vorname, Geburtsdatum, derzeitiger Wohnort. Das Überwachungssystem reichert noch sogenannte Profildaten an. Arbeitgeber, monatliches Einkommen, die Namen von Freunden, Hobbys und bevorzugte Freizeitaktivitäten. Zeitgleich werden die Einträge des Überwachten auf Twitter und Facebook analysiert. Eine Überwachungsdrohne wird in Bereitschaft versetzt. Sie wird in den nächsten Stunden pausenlos aktuelle Bilder liefern, auch wenn der überwachte Passant in einen Zug steigt. Das klingt alles nach Orwells Roman 1984. Doch daran wird geforscht. Und in diesen Forschungsarbeiten geht es um eine viel wirkungsvollere Überwachung, als sie George Orwell geschildert hat. Es geht um Technologien für die Videoüberwachung unter ungünstigen Lichtverhältnissen. Es geht um die schnelle, vollautomatische Identifizierung von Personen anhand der Videobilder. Und es geht darum, verdächtiges Verhalten schon vor einer möglichen Straftat zu erkennen. INDECT lautet der Projektname, den die Europäische Union diesen Forschungen gegeben hat. Die INDECT-Forscher treibt dasselbe Motiv an wie die Entwickler der National Security Agency. Sie wollen Sicherheitsrisiken, kriminelle Handlungen und gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten so früh wie möglich erkennen und darauf reagieren. Im Mittelpunkt von INDECT stehen Informationssysteme, die Bahnhöfe, Flughäfen oder öffentliche Plätze überwachen. Die Europäische Union finanziert das Projekt mit 11 Millionen Euro. Das Ziel? Eine bessere Bekämpfung der Kriminalität. Der IT-Experte Benjamin Kees hat sich an der Humboldt-Universität in Berlin sehr intensiv mit den INDECT-Projekten beschäftigt und bezweifelt den Aspekt der Kriminalitätsbekämpfung, den die EU-Kommission hier so stark betont. Die haben da eigentlich noch größere Ambitionen, nämlich die bestehende Überwachungsinfrastruktur zu einem großen System zusammenzuschließen. Grundlage ist eine Überwachungssoftware, die Bilder von Videokameras auswertet, um verdächtiges oder abnorm genanntes Verhalten erkennen und vorhersagen zu können. Doch welches Verhalten ist verdächtig? In einigen INDECT-Projekten übernimmt das die Software. Mimik, Gestik, die Laufwege einer Person, alles wird dafür detailliert ausgewertet und mit einem Verhaltensmodell verglichen. Benjamin Kees. Es gibt da im Prinzip zwei Ansätze. Einmal kann man den Computer einfach eine Szene, zum Beispiel einen Platz, irgendwie einfach beobachten lassen und dann lernt sie sozusagen selbst, was Normalität ist. Also Menschen bewegen sich gerade vom Einkaufszentrum zum Bahnhof oder so und der Computer lernt, was diese Normalität ist und dann kann abweichendes Verhalten erkannt werden, automatisiert. Ein anderer Ansatz ist sozusagen der manuelle, dass man von Hand modelliert, was ist denn auffällig. Also jemand rennt in eine bestimmte Richtung oder man kann Objekte in dem Videostream irgendwie erkennen, wie Waffen. Man kann also ganz genau selbst manuell modellieren, was da auffällig sein könnte. In einem solchen Fall schaltet der Überwachungscomputer in den Simulationen der INDECT-Forscher nicht nur Mikrofone zu, um eventuelle Kommentare des Verdächtigen aufzufangen, sondern löst eine ganze Aktionsfolge aus. So werden zum Beispiel Drohnen mit Überwachungskameras in Bereitschaft versetzt, die den Verdächtigen in der ganzen Stadt und darüber hinaus verfolgen sollen. Zunächst muss der Überwachte natürlich schnell identifiziert werden. In diesem Bereich sind mit INDECT riesige Entwicklungssprünge gemacht worden, meint Benjamin Kees. Also von wissenschaftlicher Seite ist das Problem bis auf wenige Ausnahmen gelöst. Ich habe mich mit einem Kriminalinspektor unterhalten. Der hat gesagt, wenn man einen Datensatz von 30.000 Gesichtern hat, dann kann man einen Datensatz innerhalb von 3 Sekunden mit dieser Datenbank abgleichen und wissen, wer das ist. Es gibt natürlich noch Probleme mit Auflösung der Kameras oder wenn die Gesichter stark gedreht sind oder starke Mimik gerade zeigen oder die Beleuchtung nicht ausreicht. Aber es gibt unheimlich viele verschiedene Ansätze, wie diese Gesichtserkennung umgesetzt wird. Und wir sind dabei Erkennungsraten von über 99%. Beim jetzigen Stand der Forschung reichen 80 mal 100 Bildpunkte für die Rekonstruktion eines Gesichts. Besser für eine schnelle Identifizierung ist es natürlich, wenn man mehr Bildmaterial zur Verfügung hat. Deshalb schlagen einige INDECT-Spezialisten auch vor, an besonders neuralgischen Punkten wie Bahnhöfen, Flughäfen oder belebten Plätzen immer mehrere Kameras an einem Standort so zu installieren, dass aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen wird. Das erhöht die Identifizierungsrate ganz wesentlich. In diesem Jahr läuft INDECT aus. Dann muss in Europa entschieden werden, wie die Forschungsergebnisse umgesetzt werden. Kritiker befürchten, dass daraus Überwachungsplattformen für Europol entstehen. Die Diskussion beginnt gerade erst. Die USA sind da schon wesentlich weiter. Mit dem Next Generation Identification Project entsteht ein gigantisches Überwachungssystem. Präsident Barack Obama hat dafür nach dem Bombenattentat von Boston 1,1 Milliarden Dollar bewilligt. Im Kern geht es um die Entwicklung einer Fahndungssoftware, die Foto- und Videomaterial von Verdächtigen mit einer Datenbank abgleicht, die aus Abermilliarden von Bildern, Spracherkennungsdaten, Iris-Scans und Fingerabdrücken besteht und mit Material aus den sozialen Netzen angereichert wird. Hunderttausende von Videokameras sollen dafür landesweit angezapft werden, möglichst alle öffentlichen Plätze in den großen Städten, möglichst viele Hotellobbys und Tankstellen videoüberwacht werden. Wesentlich ist die schnelle Identifizierung von Verdächtigen. Die Erfahrungen aus Boston vom April zeigen, dass dafür der Abgleich von Videostreams mit möglichst vielen Fotos aus sozialen Netzwerken ganz entscheidend ist. Nun entwickeln die NGI-Software-Spezialisten einen Algorithmus, der die Gesichtsknochen von Verdächtigen auch bei unzureichend ausgeleuchtetem Videomaterial präzise und sicher rekonstruiert. Die Bilddaten für den Abgleich soll das Rechenzentrum der NSA in Bluffdale bereithalten. Netzaktivist Jacob Applebaum warnt. Davon sind nicht nur Whistleblower betroffen, nicht nur die gefährlichsten Menschen im Internet und ihre Freunde. Davon sind ganz normale Menschen betroffen. Zurzeit experimentieren die Entwickler des wohl wichtigsten Fahndungsprojekts in den USA mit einer Pilotdatenbank, die 12 Millionen Bilder samt der dazugehörigen persönlichen Datensätze umfasst. Bis zum Sommer 2014 soll die Zahl der Datensätze auf 60 Millionen steigen. Im Laufe des Jahres 2016 sollen dann auch die Biometriedaten in die Datenbasis eingearbeitet sein, die bei den Einreisekontrollen an Flughäfen und Grenzstationen erhoben werden. Auf diese Weise wollen die Projektverantwortlichen eine Totalerfassung der Bevölkerung erreichen. Die amerikanische Bundespolizei FBI erwartet schnellere Fahndungserfolge, der Geheimdienst bessere Terrorabwehr. We'll have quite a problem. Quite a series of problems, in fact. Wir haben hier ein großes Problem. Datenspeicherung und polizeiliche Ermittlung wird Hand in Hand gehen, und das ist eine Verletzung der Menschenrechte. Was die NSA da macht, ist nichts anderes, als jedermann als Verdächtigen zu betrachten. Die amerikanischen Entwickler sind an den Ergebnissen der INDECT-Forschungsprojekte ausgesprochen interessiert. Führt man die amerikanischen und europäischen Forschungsprojekte nämlich zusammen, wird Sicherheitsbehörden und Unternehmen ein ganzheitlicher Überwachungsansatz möglich. Der Blick reicht weit bis in die Köpfe der Menschen. Die Gedanken sind frei, das sind tatsächlich frei, sie können denken, was sie wollen. Aber man würde es gern wissen, was sie denken. Fahndungsoffensive. Im Netz der Überwachungsbehörden. Eine Sendung von Peter Welchering. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.